Wir sehen Engel fallen, hören Donner durch das Dunkel hallen. Wir sehen Blitze krachen, hören aus der Hölle lautes Lachen. Schwärze, die das Licht verschlingt, ein Priester, der zu Boden sinkt, Nonnen, die sich an Kreuze klammern, wir hören Menschen, die verängstigt jammern. Die Kreaturen der Nacht fliegen übers Land, ja, selbst der Heiland hat es schon erkannt. Die Zeit ist nah, es ist so weit, jetzt ist das Licht dem Tod geweiht. Sehen Welten in Trümmern liegen und wie Dämonen ihre Flügel kriegen, sehen Wälder in Flammen stehen und wie ganze Städte untergehen. Schwarze Engel in flammendem Gewand und andere mit dem Schwert zur Hand. Es ist soweit, die Armee des Bösen steht bereit. Die Kreaturen der Nacht fliegen übers Land, ja, selbst der Heiland hat es schon erkannt. Die Zeit ist nah, es ist soweit, jetzt ist das Licht im Tod.